Zum 68. Gründungstag der DVK gab es vom 29. bis zum 31. August in Indien ein nationales Seminar über die Soziologie und in Island und Polen Festmeetings. An den Stirnwänden der Veranstaltungsorte hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil. Auf dem Seminar wurde eine Glückwunschadresse an Genossen Kim Jong-un angenommen. Aus gleichem Anlass fanden vom 30. August bis zum 1. September in Tschechien und Bangladesch die Gedenkseminare und in der 5. Mittelschule in der russischen Stadt Chabarowsk eine DVK-Bücher- und Kunstausstellung statt.